Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Whoever has the Son has eternal life. Whoever does not have the Son does not possess eternal life. Wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das ewige Leben nicht. Now, John keeps repeating himself because obviously it's so important to him. Johannes wiederholt sich immer wieder, weil es ihm offensichtlich so wichtig ist. First he says that if we have the Son, we have this Zoe life because God has given this to us. Zuerst sagt er, dass wir, wenn wir den Sohn haben, dieses Zoe-Leben haben, weil Gott es uns gegeben hat. And now he repeats himself. He says, look, if you have the Son, you have that life with the Son. Jetzt wiederholt er sich, er sagt, wenn du den Sohn hast, hast du dieses Leben mit ihm. Let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. The way the Passion says it is actually almost perfectly translated from the Greek, except for one thing. So wie es in der Passion-Übersetzung steht, ist es eigentlich fast perfekt aus dem Griechischen übersetzt, bis auf eine Sache. And that is the word eternal. Das Wort ewig. Because really, in the original Greek, it simply says whoever has the Son has life. And the life here, that is the word Zoe. Denn im griechischen Original heißt es einfach, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und für Leben steht hier das Wort Zoe. So I personally don't like too much if when here the passion limits is just to life after death, because that's what people understand with eternal life. Ich persönlich finde es nicht so gut, wenn die Passion-Übersetzung es auf das Leben nach dem Tod beschränkt, denn das ist es, was die meisten Menschen unter ewigem Leben verstehen. But here is the incredible simple truth that John is telling us here. Aber die unfassbar einfache Wahrheit, die Johannes uns hier sagt, ist: The moment you have the Son, with the Son, you have that incredible life already. It comes together in one package. In dem Moment, in dem du den Sohn hast, hast du mit dem Sohn bereits dieses unfassbare Leben. Es kommt als Gesamtpaket. Isn't that incredible? Ist das nicht großartig? When you go to McDonald's, they're always trying to sell you the combo. Wenn du zu McDonald's gehst, versuchen sie immer, dir ein Komplettmenü zu verkaufen. Like, why didn't you just get French fries and a drink and a dessert with it? Sie sagen, warum nimmst du nicht einfach Pommes, ein Getränk und ein Dessert dazu? Du zahlst nur einen kleinen Preis und bekommst dafür eine Menge Sachen. And Paul says something very simple. Paulus sagt etwas sehr Einfaches. Here's what Paul says in Romans chapter 8. In Römer 8 sagt Paulus, that he who has not spared his own son, shall he not with him give us freely everything? Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? God has given us his son. With his son he's given us every other thing too from this abundant life. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit seinem Sohn hat er uns auch alles andere von diesem Leben in Fülle gegeben. If you would only understand this very simple truth in this sentence, wenn du nur diese ganz einfache Wahrheit in diesem Satz verstehen würdest, that with the Son you've been given everything that you need for this abundant life. Mit dem Sohn hast du alles bekommen, was du für dieses Leben in Fülle brauchst. This is obviously doctrine, and I tell you why. Das ist offensichtlich eine Lehre, und ich sage dir auch warum. Because Jesus said, he said, I have come to give you abundant life. So when you have me, you have abundant life. Denn Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch das Leben in Fülle zu geben. Wenn ihr also mich habt, habt ihr das überfließende Leben. John teaches it right here, that once you have the Son, you have the life already too. Johannes lehrt es genau hier. Wenn du den Sohn hast, hast du auch schon das Leben. Paul teaches this too in Romans 8. Paulus lehrt das auch in Römer 8. And Peter teaches it in 2 Peter 1, verse 3. Und Petrus lehrt es in 2. Petrus 1, Vers 3. So the biblical teaching is that the combo has been given to us already. Die biblische Lehre lautet also, dass uns das Gesamtpaket bereits gegeben wurde. Let me ask you a question. Do you believe 1 John chapter 5 and verse 12? Ich möchte dich etwas fragen. Glaubst du 1. Johannes 5, Vers 12? Don't just say, of course I believe it. Don't do that. Sag nicht einfach, natürlich glaube ich das. Mach das nicht. Because you know how many times I've already said, I don't care what you say, believe. I want to see how you act in the crisis to know what you believe. Denn du weißt, wie oft ich schon gesagt habe, dass es mich nicht interessiert, was du zu glauben behauptest. Ich will sehen, wie du in einer Krise handelst, um zu erkennen, was du glaubst. So, let's do a little questioning. Also machen wir eine kleine Befragung. Or let's better say, let's make a little test. To see what you actually really believe. Oder machen wir lieber einen kleinen Test, um zu sehen, was du wirklich glaubst. The question was, do you believe 1 John chapter 5, verse 12? Die Frage war, ob du 1. Johannes 5, Vers 12 glaubst. And 1 John 5, verse 12 says, once you have the Son, you have the Zoe life too. In 1. Johannes 5, Vers 12 steht, dass wenn du den Sohn hast, du auch das Zoe-Leben hast. Not will be given, but have it. Nicht, dass es dir gegeben werden wird, sondern dass du es hast. In the grammar of in the Greek, it's written as a simple as a fact. It's like there's nothing to discuss about anymore. Das steht als einfache Tatsache in der griechischen Grammatik. Darüber gibt es also nichts mehr zu diskutieren. Here's the question. Hier kommt die Frage. If you really believe that you already have abundant life because you have the Son. Wenn du wirklich glaubst, dass du bereits das Leben in Fülle hast, weil du den Sohn hast. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? That means you can never again ask God to give you anything that you need for abundant life. Das heißt, dass du Gott nie wieder darum bittest, dir irgendetwas zu geben, was du zum Leben in Fülle brauchst. This is the test if you really believe verse 12. Das ist der Test, ob du Vers 12 wirklich glaubst. The moment you ask God to give you health or healing, for instance, you don't believe that verse. In dem Moment, in dem du Gott bittest, dir zum Beispiel Gesundheit oder Heilung zu geben, glaubst du diesen Vers nicht. How can I say that? Wieso kann ich das sagen? Because it is part of abundant life that you have your healing been given by Jesus. Weil es zum Leben in Fülle gehört, dass dir deine Heilung von Jesus gegeben wurde. So if you have been given it and you still ask for it, you don't believe verse 12. Wenn sie dir also bereits geschenkt wurde und du immer noch darum bittest, glaubst du Vers 12 nicht. If you have financial trouble and you ask God to provide for you, you don't believe verse 12 either. Wenn du finanzielle Probleme hast und Gott bittest, dich zu versorgen, glaubst du Vers 12 auch nicht. You might believe some different things, but verse 12 you don't believe. Du magst andere Dinge glauben, aber Vers 12 glaubst du nicht. Why not? Warum nicht? Because if you've given the Son, you've been given Zoe life, and Zoe life includes your provision. Why would you ask for something that you already have? Weil, wenn du den Sohn Gottes bekommen hast, hast du auch das Zoe-Leben bekommen. Und das Zoe-Leben beinhaltet auch deine Versorgung. Warum solltest du um etwas bitten, was du schon hast? You see, we say so easily, oh, amen, glory to God, it's so wonderful, I believe this verse, it's so beautiful. Du siehst, wir sagen so leicht, oh, Amen, Ehre sei Gott, das ist wunderbar, ich glaube diesen Vers, er ist so schön. And then what happens? Und was passiert dann? We ask God to give us this, to give us that, to give us the other. Wir bitten Gott, uns dies und das und jenes zu geben. We ask God to protect us. Wir bitten Gott, uns zu beschützen. And then when something happens, we complain, why didn't he protect us? Und wenn dann etwas passiert, beschweren wir uns darüber, warum uns nicht beschützt hat. God doesn't protect those who ask for protection. Those who believe in protection experience protection. Gott beschützt nicht diejenigen, die Schutz bitten. Diejenigen, die an Schutz glauben, erfahren Schutz. You see the difference? Siehst du den Unterschied? If you want to experience Zoe life, you have to believe that you already have it with Jesus. Wenn du Zoe Leben erfahren willst, musst du glauben, dass du es mit Jesus bereits hast. This truth is so simple and it seems so hard for Christians to grab hold of. Diese Wahrheit ist so einfach und doch scheint es für Christen so schwer, sie zu begreifen. So John keeps emphasizing it and so do we. Deshalb betont Johannes sie immer wieder und wir machen das auch. I will see you tomorrow. Bis morgen.